Seine männliche Schönheit und sein ungewöhnlich gewandtes Auftreten waren sofort Gegenstand allgemeiner Bewunderung, und die lachenden Anspielungen auf Marion, die seine Galanterie hervorrief, wurden vor allem durch seine äußeren Vorzüge genährt. Marion selbst hatte weniger von seiner Person gesehen als die anderen, denn die verlegene Röte, die ihr Gesicht überzog, als er sie aufhob, hatte es ihr auch nach ihrem Eintritt ins Haus verwehrt, ihn genauer zu betrachten. Aber sie hatte genug von ihm gesehen, um mit all dem Enthusiasmus, der ihrem Lob eigen war, in die Bewunderung der anderen einzustimmen. Seine Gestalt und sein Auftreten entsprachen genau dem Bild, das sie sich von dem Helden einer Lieblingsgeschichte machte. Und dass er sie ohne alle Umstände ins Haus getragen hatte, verriet eine Geistesgegenwart, die sie an der Handlung besonders beeindruckte. Alles an ihm war interessant. Sein Name war vielversprechend, sein Wohnsitz lag in ihrem Lieblingsdorf, und sie entdeckte bald, dass von allen männlichen Kleidungsstücken ein Jagdanzug das bei weitem kleidsamste war. Ihre Fantasie war beschäftigt, ihre Vorstellungen waren angenehm, und der Schmerz des verstauchten Knöchels war nicht der Rede wert. Sir John sprach bei ihnen vor, sobald die nächste Schönwetterperiode des Vormittags es ihm erlaubte, nach draußen zu gehen. Und nachdem man ihm Marians Unfall berichtet hatte, wurde er ungeduldig gefragt, ob er einen Herrn namens Willoughby in Allenham kenne. »Willoughby«, rief Sir John, »was, ist er im Lande? Das ist allerdings eine erfreuliche Nachricht. Ich will gleich morgen hinüberreiten und ihn für Donnerstag zum Dinner einladen.« »Sie kennen ihn also?« fragte Mrs. Dashwood. »Ihn kennen? Und ob? Na, er kommt doch jedes Jahr hierher.« »Und was ist das für ein junger Mann?« »Einen besseren Burschen kann man sich gar nicht vorstellen. Ein ausgezeichneter Schütze. Und einen waghalsigeren Reiter gibt es in ganz England nicht.« »Und das ist alles, was Sie zu seinen Gunsten zu sagen haben?« rief Marion empört. »Aber was muss man von ihm halten, wenn man ihn besser kennt? Wo liegen seine Interessen, seine Talente und seine Begabung?« Sir John war einigermaßen hilflos. »Donnerwetter«, sagte er, »über solche Sachen weiß ich nicht viel von ihm. Aber er ist ein umgänglicher, gutgelaunter Bursche, und er hat die hübscheste kleine schwarze Jagdhündin, die ich kenne. Hatte er sie heute bei sich?« Aber Marion konnte ihn ebenso wenig über die Farbe von Mr. Willoughbys Jagdhündin zufriedenstellen, wie er ihr die Nuancen seines Seelenlebens beschreiben konnte. »Aber wer ist er denn?« fragte Eleanor. »Woher kommt er? Hat er ein Haus in Allenham?« Darüber konnte Sir John genauere Auskunft geben, und er erzählte ihnen, dass Mr. Willoughby keinen eigenen Grundbesitz in der Gegend habe, dass er dort nur wohne, wenn er die alte Dame in Allenham Court besuche, mit der er verwandt sei und deren Besitz er erben werde. Und er fügte hinzu, »Ja, ja, er ist ein guter Fang, das kann ich Ihnen sagen, Miss Dashwood.« »Er selbst hat außerdem einen hübschen kleinen Besitz in Somersetshire, und wenn ich Sie wäre, würde ich ihn trotz dieser Purzelei den Berg hinunter nicht so ohne weiteres meiner jüngeren Schwester überlassen. Miss Marion kann doch nicht alle Männer für sich in Anspruch nehmen. Brandon wird eifersüchtig, wenn sie sich nicht vorsieht.« »Ich glaube nicht«, sagte Mrs. Dashwood mit gutmütigem Lächeln, »dass eine meiner Töchter versuchen wird, an Mr. Willoughby, wie sie es nennen, einen guten Fang zu machen. Da braucht er keine Angst zu haben. Das ist keine Beschäftigung, zu der sie erzogen worden sind. Männer sind vor uns völlig sicher, wie reich sie auch sein mögen. Ich freue mich allerdings, von Ihnen zu erfahren, dass er ein angesehener junger Mann ist und jemand, dessen Bekanntschaft man sich nicht zu schämen braucht.« »Einen besseren Burschen, glaube ich, kann man sich nicht vorstellen«, wiederholte Sir John. »Ich erinnere mich, letzte Weihnachten bei einem Tänzchen in Barton Park hat er von 8 bis 4 Uhr morgens getanzt, ohne einmal auszusetzen.« »Wirklich?« rief Marion mit leuchtenden Augen. »Und mit Eleganz? Mit Schwung?« »Und um 8 Uhr ritt er schon wieder zur Jagd.« »So gefällt es mir. So muss ein junger Mann sein. Gleichgültig, was er tut, seine Begeisterung muss grenzenlos sein, und er darf keine Müdigkeit kennen.« »Ja, ja, ich sehe es kommen«, sagte Sir John. »Ich sehe es kommen. Sie werden ihn sich aufs Korn nehmen und gar nicht mehr an den armen Brandon denken.« »Das ist eine Redensart, Sir John«, sagte Marion bestimmt, »die mir besonders missfällt. Ich verabscheue alle gewöhnlichen Redensarten, die geistreich sein sollen. Und jemanden aufs Korn nehmen oder eine Eroberung machen, sind mir besonders widerwärtig. Sie verraten Gewöhnlichkeit und Beschränktheit, und wenn Ihre Formulierung je als geistreich gegolten hat, so haben Sie mit der Zeit alle Originalität verloren.« Sir John verstand diesen Vorwurf nicht recht, aber er lachte so herzlich, als sei das der Fall, und erwiderte dann, »Ja, ja, Sie werden so oder so schon noch genug Eroberungen machen, der arme Brandon. Er ist schon über beide Ohren verliebt, und es lohnt sich durchaus, ihn aufs Korn zu nehmen, das kann ich Ihnen sagen, trotz all dieser Purzelei und all der verstauchten Knöchel.« Marians Lebensretter, wie Margaret ihn mehr gewählt als zutreffend titulierte, sprach früh am nächsten Vormittag im Cottage vor, um sich persönlich nach ihrem Wohlergehen zu erkundigen. Er wurde von Mrs. Dashwood mit mehr als bloßer Höflichkeit, mit einer Verbindlichkeit empfangen, die Sir Johns Bericht von ihm und ihre eigene Dankbarkeit ihr nahelegten. Und der ganze Ablauf des Besuchs vermittelte ihm den Eindruck von Vernunft, Kultiviertheit, gegenseitiger Zuneigung und häuslicher Behaglichkeit in der Familie, deren Bekanntschaft er dem Zufall verdankte. Um ihn von ihrem persönlichen Charme zu überzeugen, hätte es keiner zweiten Begegnung bedurft. Miss Dashwood hatte einen zarten Teint, gleichmäßige Züge und eine bemerkenswert hübsche Figur. Marian war noch hübscher. Ihre Erscheinung war, wenn auch nicht so wohlproportioniert wie die ihrer Schwester, eindrucksvoller, weil sie durch ihre Größe mehr ins Auge fiel. Und ihr Gesicht hatte so viel Liebreiz, dass das gängige Kompliment, mit dem man sie als schönes Mädchen bezeichnete, der Wahrheit weniger ins Gesicht schlug als sonst üblich. Ihre Haut war sehr dunkel, aber von einer Klarheit, die ihren Teint ungewöhnlich leuchtend machte. Ihre Züge waren makellos, ihr Lächeln anmutig und gewinnend. Und ihre Augen, die sehr dunkel waren, strahlten eine Lebhaftigkeit, ein Feuer, eine Begeisterung aus, deren Zauber sich niemand entziehen konnte. Willoughby blieb ihr Ausdruck zuerst verborgen, so verlegen wurde sie bei dem Gedanken an seine Hilfe. Aber als sie darüber hinweg war, als sie sich gefasst hatte, als sie sah, dass sich in ihm die vollkommene Erziehung des Gentleman mit Offenheit und Lebhaftigkeit vereinte, und vor allem, als sie ihn erklären hörte, dass er ein leidenschaftlicher Liebhaber von Musik und Tanz sei, warf sie ihm einen so beifälligen Blick zu, dass er für den Rest seines Besuchs seine Worte fast ausschließlich an sie richtete. Man brauchte nur eine ihrer Lieblingsbeschäftigungen zu erwähnen, um Marian zum Sprechen zu bringen. Sie konnte nicht schweigen, wenn das Gespräch auf diese Themen kam, und kannte weder Schüchternheit noch Zurückhaltung bei ihrer Diskussion. Sie entdeckten rasch, dass sie ein gemeinsames Vergnügen an Tanz und Musik hatten und dass dies auf der völligen Übereinstimmung ihres Urteils über beides beruhte. Dies gab ihr Mut, seinen Ansichten weiter auf den Grund zu gehen, und sie begann, ihn über das Thema Bücher auszufragen. Sie zählte ihre Lieblingsautoren auf und sprach mit solch leidenschaftlicher Hingabe über sie, dass ein junger Mann von 25 schon ziemlich gefühllos hätte sein müssen, um nicht auf der Stelle von der überragenden Qualität dieser Werke überzeugt zu sein, wie gleichgültig sie ihm auch vorher gewesen sein mochten. Ihr Geschmack stimmte auf verblüffende Weise überein. Die gleichen Bücher, die gleichen Passagen wurden von beiden verehrt, und wenn es Unterschiede gab, wenn sich ein Einwand erhob, dann nur so lange, bis die Überzeugungskraft ihrer Argumente und das Strahlen ihrer Augen sich entfalteten. Er pflichtete all ihren Urteilen bei, ließ sich von ihrer ganzen Begeisterung anstecken, und lange bevor der Besuch endete, unterhielten sie sich mit der Vertraulichkeit alter Bekannter. »Also, Marian«, sagte Elinor, sobald er sie verlassen hatte, »für einen Vormittag, finde ich, hast du eine Menge erreicht. Du hast Mr. Willoughbys Meinung über fast jedes wichtige Thema eingeholt. Du weißt, was er von Cooper und Scott hält, du kannst sicher sein, dass er ihre Schönheiten, wie es sich gehört, zu schätzen weiß, und du hast jede Gewissheit erhalten, dass er Pope nicht mehr bewundert, als sich schickt. Aber wie willst du eure Bekanntschaft auf die Dauer aufrechterhalten, wenn du jedes Gesprächsthema mit so außerordentlicher Geschwindigkeit abhandelst? Ihr werdet bald alle interessanten Themen erschöpft haben. Eine weitere Begegnung wird genügen, um seine Ansichten über das Pittoreske, über zweite Ehen zu erfahren, und dann wirst du nichts mehr zu fragen haben.« »Elinor«, rief Marian, »ist das fair? Ist das gerecht? Sind meine Einfälle so dürftig? Aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich bin zu ungezwungen, zu glücklich, zu aufrichtig gewesen. Ich habe gegen jede gängige Vorstellung von Anstand verstoßen. Ich bin offen und ehrlich gewesen, wo ich zurückhaltend, geistlos, stumpfsinnig und verlogen hätte sein sollen. Hätte ich nur vom Wetter und von den Straßen gesprochen, hätte ich nur einmal alle 10 Minuten das Wort ergriffen, dann hätte ich mir diesen Vorwurf erspart. »Mein Schatz«, sagte ihre Mutter, »du musst nicht böse auf Eleanor sein. Sie hat nur Spaß gemacht. Ich würde sie selbst ausschimpfen, wenn ihr ernstlich daran läge, deine Freude an deiner Unterhaltung mit unserem neuen Freund zu beeinträchtigen.« Marian war im Nu besänftigt. Willoughby seinerseits gab durch den offensichtlichen Wunsch, öfter mit ihnen umzugehen, sein Vergnügen an ihrer Bekanntschaft deutlich zu erkennen. Er besuchte sie jeden Tag. Zuerst entschuldigte er sich damit, dass er sich nach Marian erkundigen wollte. Aber die willkommene Aufnahme, die er fand und die jeden Tag herzlicher wurde, machte eine Entschuldigung überflüssig, bevor Marians völlige Genesung sie unmöglich machte. Sie war ein paar Tage ans Haus gefesselt, aber noch nie war eine Fessel weniger lästig gewesen. Willoughby war ein junger Mann von beträchtlicher Intelligenz, schneller Auffassungsgabe, lebhaftem Temperament und offenen, gewinnenden Umgangsformen. Er war der ideale Mann, Marians Herz zu gewinnen, denn obendrein besaß er nicht nur ein anziehendes Äußeres, sondern auch eine Begeisterungsfähigkeit, die von ihrem Beispiel angeregt und mitgerissen wurde und ihm mehr als alles andere ihre Sympathie gewann. Seine Gesellschaft wurde nach und nach ihr größtes Vergnügen. Sie lasen, unterhielten sich, sie sangen gemeinsam. Sein musikalisches Talent war beträchtlich, und er las mit all der Empfindsamkeit und Lebhaftigkeit, die Edward leider gefehlt hatten. In Mrs. Dashwoods Augen war er ebenso fehlerlos wie in Marians, und Eleanor hatte nichts an ihm auszusetzen als eine Neigung, bei jeder Gelegenheit ohne Rücksicht auf Personen oder Umstände seinen innersten Gedanken Ausdruck zu geben, worin er ihrer Schwester sehr ähnelte und was diese besonders an ihm schätzte. Indem er sich vorschnell eine Meinung über andere bildete und sie zum Besten gab, wobei er die allgemeine Höflichkeit dem Vergnügen ungeteilter Aufmerksamkeit opferte, wo sein Herz im Spiel war und die Formen gesellschaftlichen Anstands zu leichtfertig vernachlässigte, bewies er einen Mangel an Umsicht, den Eleanor trotz allem, was er und Marian zur Rechtfertigung sagen mochten, nicht billigen konnte. Marian erkannte nun langsam, dass die Verzweiflung, die sie mit 16,5 überkommen hatte, niemals einem Mann zu begegnen, der ihrer Vorstellung von Vollkommenheit entsprechen könne, vorschnell und ungerechtfertigt gewesen war. Willoughby verkörperte alles, was sie sich in ihrer Fantasie in jener unglücklichen Stunde und in heiteren Augenblicken als liebenswert erträumte. Und sein Verhalten verriet, dass er in dieser Hinsicht so ernsthafte Wünsche wie überzeugende Fähigkeiten hatte. Auch ihre Mutter, in der Gedanke an eine mögliche Heirat nicht durch die Aussicht auf sein Vermögen entstanden war, kam noch vor Ablauf einer Woche so weit, darauf zu hoffen und damit zu rechnen und sich heimlich zu beglückwünschen, 2 Schwiegersöhne wie Edward und Willoughby gewonnen zu haben. Oberst Brentons Schwäche für Marian, die von seinen Freunden so früh entdeckt worden war, fiel jetzt, wo sie keine Notiz mehr davon nahmen, zum ersten Mal Eleanor auf. Die Aufmerksamkeit und die Stichelei der anderen wurden nun auf seinen erfolgreicheren Rivalen übertragen, und die Anzüglichkeiten, die der andere hatte über sich ergehen lassen müssen, bevor von einer Schwäche überhaupt die Rede sein konnte, hörten auf, als seine Gefühle den Spott erst eigentlich herausforderten, den zu große Sensibilität verdient. Eleanor sah sich gegen ihren Willen veranlasst anzunehmen, dass die Gefühle, die Mrs. Jennings ihm zu ihrem eigenen Vergnügen zugeschrieben hatte, nun tatsächlich von ihrer Schwester geweckt wurden, und dass eine weitgehende seelische Übereinstimmung zwischen den Partnern die Zuneigung Mr. Willoughbys zwar begünstigt, ein ähnlich auffälliger charakterlicher Gegensatz aber kein Hinderungsgrund für Oberst Brentons Verehrung war. Sie sah es mit Besorgnis, denn was hatte ein stiller Mann von 35 zu erwarten, wenn er einem lebhaften Mann von 25 gegenüberstand? Und da sie ihm nun einmal keinen Erfolg wünschen konnte, wünschte sie ihm von Herzen Gleichgültigkeit. Sie mochte ihn, trotz seiner Gesetztheit und seiner Zurückhaltung. Für sie war er ein interessanter Mann. Seine Umgangsformen waren zwar gemessen, aber verbindlich, und seine Zurückhaltung schien eher auf einer gewissen Niedergeschlagenheit zu beruhen, als auf einem natürlichen Hang zum Trübsinn. Sir John hatte Anspielungen auf frühere Wunden und Enttäuschungen fallen lassen, die ihren Eindruck rechtfertigten, dass er unglücklich war, und sie betrachtete ihn mit Achtung und Mitgefühl. Vielleicht bemitleidete und schätzte sie ihn umso mehr, als er von Willoughby und Marian links liegen gelassen wurde, die in ihrer Voreingenommenheit, dass er weder lebhaft noch jung sei, entschlossen waren, seine Verdienste zu unterschätzen. »Brandon ist genau der Mann«, sagte Willoughby eines Tages, als sie gemeinsam über ihn sprachen, »von dem alle Gutes sagen und der niemanden interessiert, den zu sehen alle hocherfreut sind und mit dem sich niemand unterhält.« »Genau das finde ich auch«, rief Marian. »Ihr braucht euch darauf nichts einzubilden«, sagte Elinor, »denn ihr seid beide ungerecht. Er genießt die Sympathie der ganzen Familie im Herrenhaus, und ich selbst bemühe mich immer, wenn ich ihn treffe, mich mit ihm zu unterhalten.« »Dass Sie zu seinen Gönnern gehören«, entgegnete Willoughby, »spricht natürlich für ihn, aber die Sympathie der anderen ist nicht gerade ein Kompliment. Wer möchte die Schande auf sich nehmen, von solchen Frauen wie Lady Middleton und Mrs. Jennings geschätzt zu werden, wenn er sich der Gleichgültigkeit aller anderen erfreuen kann?« »Aber vielleicht macht die Verachtung von Leuten wie Sie und Marian die Sympathie von Lady Middleton und ihrer Mutter wieder wett. Wenn Ihr Lob ein Todesurteil ist, vielleicht ist Euer Todesurteil ein Lob, denn Sie sind nicht unbedarfter, als Ihr voreingenommen und ungerecht seid.« »Um deinen Protégé in Schutz zu nehmen, kannst du ja sogar schnippisch sein.« »Mein Protégé, wie du ihn nennst, ist ein vernünftiger Mann, und Vernunft wird auf mich nie ihre Wirkung verfehlen. Ja, Marian, selbst bei einem Mann zwischen 30 und 40. Er ist in der Welt herumgekommen, er war im Ausland, ist belesen und denkt viel nach. Er hat mir auf allen möglichen Gebieten eine Menge Informationen geben können, und er hat meine Fragen immer mit der Bereitwilligkeit eines wohlerzogenen und wohlmeinenden Menschen beantwortet.« »Das heißt doch nur«, sagte Marian verächtlich, »er hat dir erzählt, dass das Klima in Indien heiß ist und die Moskitos lästig.« »Das hätte er mir zweifellos erzählt, wenn ich mich danach erkundigt hätte. Aber zufällig hatte man mich über diese Tatsachen schon vorher aufgeklärt.« »Womöglich«, sagte Willoughby, »haben sich seine Ausführungen gar auf die Existenz von Nabobs, Goldmohren und Palankins erstreckt.« »Ich wage zu behaupten, dass seine Ausführungen sehr viel weiter reichten als Ihre Wahrheitsliebe. Aber was haben Sie gegen ihn?« »Ich habe nichts gegen ihn. Ich betrachte ihn im Gegenteil als einen sehr ehrenwerten Mann, der jedermanns gute Meinung und niemandes Aufmerksamkeit genießt, der mehr Geld hat, als er ausgeben, mehr Zeit, als er ausfüllen kann, und jedes Jahr zwei neue Mäntel.« »Hinzu kommt«, rief Marian aus, »dass er weder Originalität noch Geschmack noch Geist hat, dass sein Verstand keine Schärfe, seine Gefühle kein Feuer und seine Stimme keine Ausdruckskraft hat.« »Ihr verurteilt seine Schwächen so in Bausch und Bogen«, entgegnete Elinor, »und so sehr mit dem Maßstab eurer eigenen Fantasie, dass das Lob, das ich ihm erteilen kann, einigermaßen kalt und belanglos klingt. Ich kann nur sagen, dass er ein vernünftiger Mann ist, gut erzogen, gut informiert und von großem Zartgefühl, und dass er, wie ich glaube, ein liebenswürdiges Herz besitzt.« »Miss Dashwood«, rief Willoughby, »nun sind Sie wirklich ungerecht zu mir. Sie versuchen, mich mit Vernunftgründen zu entwaffnen und mich gegen meinen Willen zu überzeugen. Aber damit kommen Sie nicht durch. Sie werden sehen, ich bin ebenso dickköpfig wie Sie schlau. Ich habe drei unwiderlegbare Gründe, etwas gegen Oberst Brandon zu haben. Er hat mir mit Regen gedroht, als ich schönes Wetter wollte. Er hatte an der Federung meines Zweiräders etwas auszusetzen, und ich kann ihn nicht dazu überreden, meine braune Stute zu kaufen. Wenn Ihnen allerdings mit der Mitteilung gedient ist, dass ich seinen Charakter sonst in jeder Hinsicht für untadelig halte, so bin ich zu diesem Bekenntnis bereit. Und als Entschädigung für ein Zugeständnis, das mich einige Mühe kostet, können Sie mir das Privileg nicht vorenthalten, etwas gegen ihn zu haben, wie eh und je.« Mrs. Dashwood oder ihre Töchter hatten, als sie in Devonshire eintrafen, nicht ahnen können, dass in kürzester Zeit so viele Verpflichtungen ihre Zeit in Anspruch nehmen würden oder so viele Einladungen und derart ständige Besucher ihnen nur noch wenig Muße für ernsthafte Beschäftigungen lassen würden. Doch so war es. Als Marian sich erholt hatte, wurde das häusliche und auswärtige Unterhaltungsprogramm, das Sir John bereits aufgestellt hatte, verwirklicht. Die Hausbälle im Herrenhaus begannen nun, und Wasserpartien wurden geplant und unternommen, so oft ein regnerischer Oktober es erlaubte. Bei allen Unternehmungen dieser Art war Willoughby dabei, und die Zwanglosigkeit und Vertraulichkeit, die natürlich bei diesen Partien herrschte, war ganz dazu angetan, seine Bekanntschaft mit den Dashwoods intimer zu machen, mehr Beweise von Marians vielen Vorzügen zu erhalten, ihr seine lebhafte Bewunderung auszudrücken und aus ihrem Verhalten ihm gegenüber das eindeutige Geständnis ihrer Zuneigung zu entnehmen.